Zum Markttag ist den Gründungstag der TEVJK gab es am 7. September im Kulturhaus des Ministeriums für Eisenbahnwesen eine Darbietung der künstlerischen Programme der Grundorganisationen des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas unter dem Motto »Gedeihe ewig, du meine Heimat«. Der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes, die Arbeiter und Mitglieder der Organisation sahen sich den Auftritt an. Auf die Bühne der Aufführung, eingeleitet mit dem Chorgesang, revolutionäre Hymne, Preislied auf den Heerführer Kim Jong-un und Lied auf Verkündung der Volksrepublik, wurden bunte Darbietungen wie Männerquintett, Besingen wir unsere sich schnell entwickelnde Heimat und Gesang mit Gitarrenbegleitung, unsere Zukunft ist hell gebracht.